Es muss ein Irrtum vorliegen. Ich bitte jeden der Herren zu vernehmen, mir sind die Farben viel zu heilig, als dass ich sie so wegwerfend in den Mund nehme. Ich möchte nur sagen, dass das, was in der Anklageschrift über diesen Besuch der Fähnriche steht, nicht zutrifft. Die Unterhaltung mit den Herren von der Infanterieschule, keine Fähnriche, sondern Offiziere, war allgemein. Zu den Tagesfragen übergehend, erwähnte ich im Sinne meiner früheren Darlegungen die Bedeutung Hitlers für die großdeutsche Frage. Ich habe vielleicht auch auf die meines Erachtens schädliche Haltung gewisser Kreise der Bayerischen Volkspartei in der Konstruktion Deutschlands hingewiesen. Ich werde dabei aber sehr zurückhaltend gewesen sein und nicht auf die unerhörte Tatsache hingewiesen haben, dass Kräfte aus Bayern beteiligt sind am Zerfall Preußens. Sollte ich mich über die monarchische Frage ausgesprochen haben, dann jedenfalls nicht so, wie in der Anklageschrift steht, sondern dahin, dass ich die frühzeitige Herstellung der Monarchie in Bayern als eine Gefahr für den Bestand Deutschlands ansehe. Ich weiß nicht, was all das, was hier die Anklageschrift ausführt, mit dem Hochverratsprozess zu tun hat. Ich habe als Deutscher wohl das Recht, über die Politik gewisser bayerischer Kreise in Bezug auf das Reich zu urteilen, über eine Politik, die mir verderblich erscheint. Ich lehne ausdrücklich ab, dass ich irgendwie von einer gewaltsamen Erhebung der völkischen Bewegung oder dergleichen gesprochen habe, insbesondere gegen den bayerischen Staat. Ich hielt ja in jenen Tagen ihr Zusammengehen mit der bayerischen Staatsgewalt für durchaus gesichert, dank der Mitteilungen, die ich von Lossow immer wieder bekommen hatte. Ich habe gesagt, dass die völkische Idee siegen werde und glaube das auch heute noch. Ich war damals auf eine erheblich längere Zeit gefasst als heute. Ich werde auch auf die herrschende furchtbare Not hingewiesen und ausgeführt haben, dass ich es unbedingt für notwendig erachte, dass neben die Wehrpflicht die Nährpflicht komme. Soweit ich es festgestellt habe, soll die falsche Einschätzung dieses Besuches der 6 Offiziere bei mir auf einen Bericht von Nichtbeteiligten zurückzuführen sein, der Lossows Ausspruch, dass, wenn das Vaterland es fordere, man auch vom Gehorsam abweichen müsse, mir zuschrieb. Die Armee wird stets das Produkt ihrer Umgebung sein. Sie war im Weltkriege gesund, solange das Volk es war. Wird die Einstellung des Volkes nur völkisch, dann wird es auch die Armee. Die Pflicht des Offiziers ist, die lebendigen Fragen, die das Volk bewegen, mit offenen Augen zu sehen. Als das deutsche Volk krank wurde, hielt die preußische und deutsche Zucht noch stand. Wenn die Anklageschrift meint, die Infanterieschüler hätten geglaubt, ich werde bei einer vaterländischen Bewegung nicht fehlen, so ist das richtig. Das werden sie aber zu jener Stunde gewusst haben, nicht erst durch eine Unterredung mit mir. Und dass über die Unterhaltung mit mir gesprochen werden würde, war ebenso selbstverständlich, darum war ich zurückhaltend. Ich wende mich nun wieder den großen Zusammenhängen zu. Über die politischen Verhandlungen und Bindungen von Kahrs mit Herren aus Norddeutschland war ich nicht unterrichtet. Ich will die Namen hier gar nicht nennen. Professor Martin Spahn, Universitätsprofessor, deutschnationaler Reichstagsabgeordneter, sprach mir später davon, und als ich ihm sagte, ich hätte das alles nicht erfahren, bezeichnete er mir das Verhalten Kahrs als schwer verständlich. Für mich erschien es im besonderen Licht. Meine Aufmerksamkeit wurde im Besonderen erregt durch den bekannten Artikel der Deutschen Zeitung vom 22. Oktober, in dem wohl Herr Justizrat Klaas die Vormachtstellung Preußens, auf der das Bismarcksche Reich beruhte, preisgab und, meine Herren, ich möchte keinerlei Gefühle in Ihnen verletzen, auf den Kaiser aus dem Hause Wittelsbach hinwies. Das gab mir zu denken. Es musste, wenn diese Frage jetzt aufgeworfen wurde, ein neuerer, schwerer Riss durch das deutsche Volk geschaffen werden, und das erschien mir im höchsten Grade bedenklich, ganz abgesehen davon, dass ich anderes für Deutschland nützlich halte. Ich begrüßte es, dass ich in die Ereignisse verflochten sei und war fest entschlossen, an dem Wege festzuhalten, den auch seinen Worten nach Lossow am 21. Oktober hatte gehen wollen. Ich bin der machtloseste Mann der Welt. Für mich war ein Verhandeln mit norddeutschen Männern ganz ausgeschlossen. Was sollte ich machen? Sollte ich mich in Ludwigshöhe hinstellen und Hurra schreien und die Macht vortäuschen, die nicht da war? Ich wies alle Herren, die mich besuchten und mit mir politische Fragen besprechen wollte, an General von Lossow bzw. Herr von Kahr und sagte, geht dahin, wo die Macht ist. Nun muss ich doch, nicht aus meinem Geschmack heraus, noch einen Herrn hereinziehen. Am 25. Oktober war Generaldirektor Menou, seine Trennung von Stinnes war damals schon vollzogen, in München, um General von Seeckt geholt, zu Besprechungen über eine Regierungsbildung nach Berlin zu fahren. Ich bedauere, wenn ich davon sprechen muss, aber nicht ich, sondern General von Lossow hat diesen Herrn herzugezogen. Ich schätze Herrn Menou als einen sozial denkenden Wirtschaftler von seltener Tatkraft. Unterhaltungen mit ihm waren mir stets lehrreich. Er ist ein Mann von scharfem Verstand und großer Vaterlandsliebe. Als ich von seiner Anwesenheit hier hörte, richtete ich es so ein, dass General von Lossow und Oberst von Seisser mit ihm zu mir herausfuhren. Herr Menou entwickelte uns seine politischen und wirtschaftlichen Ansichten. Seine Ansichten über den Aufbau der Wirtschaft erschienen mir indessen so einseitig wirtschaftlich und zu wenig die Psyche des Volkes berücksichtigend, dass ich mich gegen sie wandte. Ich sagte ihm, dass dieses einseitige wirtschaftliche Programm mir nicht gefalle. In seinem Bericht nennt mich Lossow an diesem Abend besonders einseitig völkisch und am nächsten Tage, der in der geheimen, nicht öffentlichen Sitzung besonders hervorgehoben wurde, ging er zu meinem Schwager und sagte, der Ludendorff ist ein böser Mann. Dann waren in jenen Tagen Ende Oktober auch Herr Oberstleutnant Düsterberg vom Stahlhelmbund Halle und Graf Helldorff bei mir. Ich schickte auch sie wieder zu Lossow. Oberstleutnant Düsterberg teilte mir mit, Lossow habe mit ihm über Angora-Regierung gesprochen. Eine solche Regierung war vom Thema Pascha in Angora zur Wiederherstellung der Türkei gegenüber der Regierung des Sultans in Konstantinopel ins Leben gerufen. Dieser Umstand und der weitere, dass General von Lossow darüber auch geschrieben und mir seinen Aufsatz in den gleichen Tagen selbst gegeben hat, lassen es mir geboten erscheinen, näher darauf einzugehen. Im Heimatland stand damals ein Aufsatz, dass hier in Bayern eine Angora-Regierung gebildet werden müsse. General von Lossow wandte sich in einer Abhandlung dagegen, die er mir aushändigte. Mit ihm verstehe ich auch unter Angora-Regierung in Bayern eine Regierung, die von Bayern aus zunächst eine innere Gesundung Deutschlands erzwingen will. General von Lossow kommt zu folgendem Ergebnis. Es müssen Führer außerhalb Bayerns an der Regierungsbildung beteiligt sein, mit denen die führenden Köpfe der Angora-Regierung in Bayern übereinstimmen und mit denen sie gemeinsam handeln können. Hieraus geht doch klar hervor, dass es sich um eine Angora-Regierung in Bayern und nicht um ein Reichsdirektorium in Berlin handelte. An der Bildung dieser Angora-Regierung sollen Führer außerhalb Bayerns beteiligt sein. Das heißt doch, zur Regierungsbildung hierher kommen oder in Norddeutschland in Zusammenarbeit abwarten, bis von der Angora-Regierung in Bayern die Gesundung Deutschlands erzwungen ist. General von Lossow schließt seine Abhandlung wie folgt. Gleichwohl muss ein Weg gefunden werden, der nicht zum sicheren Misserfolg führt, sondern auf ähnliche Bahnen, wie sie die türkische Angora-Regierung gegangen ist. Ich habe Unbefangenen den Aufsatz gezeigt. Sie bestätigten mir, dass darin keineswegs eine Ablehnung des Gedankens Angora-Regierung zu finden ist, wie General von Lossow meint. Ich kann nur sagen, ich habe die Auffassung bekommen, als ob gerade aufgrund des Schlusssatzes Lossow der Weg der Angora-Regierung in Bayern zusammen mit Herren aus dem Norden vorgeschwebt hat.